Meine liebe Familienangehörige, wenn ihr es genehmigt, ne, möchte ich jetzt noch einmal ein Mitglied unserer Familie Techtmeier gedenken, der heute fern von uns weilt. Ich meine, ihr könnt ja ruhig weiter essen dabei. Komm, lasst euch nicht stören, ne? Und das ist unser aller Neffe Uwe, ne, der im Feindesland steht. Also nicht im Feindesland, natürlich, Mann. Das ist dieser Dessertwein, ne, der haut einem vielleicht im Kopf. Eben in der Küche, die Tante Emmy und Tante Lisbeth, die sind auch bei ihren Heringssalat da am Opernarien am Singen, ne? Alles von diesem Dessertwein. Naja, wie gesagt. Aber ich wollte den Uwe gedenken, der in, als Soldat in seiner Kaserne rumsteht, ne? Und dass wir es ihm vielleicht sogar verdanken müssen, wenn wir heute so sorglos und schön einen drauf machen, weil er für uns die Freiheit, nicht wahr, und das Vaterland. Oder sogar das ganze Abendland, nicht wahr, dass er davor steht und da schön drauf aufpasst, ne? Naja, ihr wisst ja alle, der Uwe war ja schon als kleines Kind, ne, war er ein ganz intelligentes Kerlchen. Wenn er da so mit seinem dicken Kopf anmarschiert kam, ne, da merkte man gleich, was los war. Und auf der Schule kam er auch ganz schön mit. Kriegt er sogar mal ein Fotoapparat als Auszeichnung, ne, für 4 oder 5 Meter, wie weit er da im Weitsprung gekommen war, sodass er die schönsten Hoffnungen da erregte, ne? Nun wisst ihr ja alle, es kam eines Tages dieser Aufschwung mit der Wissenschaften, ne, Chemie und dieses physikalische Zeugs und was die Kinder da alles gequält wurden, ne, mit die obere Mathematik. Der Uwe hat mir das mal in sein Heft gezeigt, also das war schon schlimm, ne. Statt Zahlen mussten sie ja jetzt Buchstaben brauchen. Und das ist wie mit die moderne Kunst, ne. Die malen ja auch Kringelkes und Knubbeln und Striche. Und wenn so der Pinsel mal ausrutscht, dann machen die den Klecks nicht mehr weg von dem Bild, sondern sagen sie, also freuen die sich noch, nicht? Und sagen, dass das eine ganz große Kunst jetzt wäre und dass sie vielleicht dadurch richtig berühmt werden, durch den Klecks, ne? Und wenn das aussieht wie Sauerkohl, dann sagen die, das wäre ein Manneken oder die Zukunft der Welt. Oder Pferde auf der Weide, nicht? Also Sachen. Ich meine, dann hätten sie natürlich gleich ein Männchen oder ein Pferd malen können. Das wäre doch besser. Aber nee, das machen die nicht. Und wenn man die fragt, was das denn wohl bedeuten soll, oh, dann gucken die einen so traurig an und haben so eine richtige Verachtung, nicht? Dass man sich gleich schämt und sagt, Mann, hättest du nichts gesagt und in Zukunft dann doch lieber nicht mehr fragt. Naja, ich wollte euch nur sagen, wie mit der Kunst, so ging das auch mit der Schule und diese Wissenschaften bei den Uwe und dass es eine Erklärung ist, wenn er also das da mit seinem Abi ausnahmsweise mal nicht so ganz geklappt hat. Naja, ich meine, Schwamm drüber. Der Uwe hatte sich ja dann entschlossen, wollte Schriftsteller werden. Und im Fernsehen hat er gesehen, diese Stücke von den Lou van Burg und 77 Sundstriptease und Richard Lembke, diese ganze Kanon. Und wollte er das auch mal lernen, ne? Und jetzt hat er sich beworben bei einer Firma, die heißt Gruppe 47, ne? Hat er angefragt, ob er anfangen könnte. Richtig als Lehrling mit Passbild und alles. Und diese Gruppe 47, ne, das ist, kann man auch sagen, das größte Unternehmen für so eine Schriftstückchen hier in Deutschland. Nicht? Ist so ähnlich wie das Volkswagenwerk bei den Autos. Das ist diesen Konzern für Romane, ne, und Geschichten, Gedichte, was die da so alles fabrizieren. Nicht? Aber die haben das gar nicht gern, wenn man das sagt, nicht? Haben sie den Uwe mitgeteilt, sie wären gar keine Firma, sondern nur eine Vereinigung von lose Leute, ne? Naja, die haben ja auch alle einen Bart, so Nudelfänger unter der Nase, ganz viel Haare im Nacken. Weiß ich nicht, ob das scherzhaft ist, vielleicht, dass man sie nicht so schnell erkennt, nicht? Und jetzt haben sie den Uwe angeboten. Er könnte sich ja mal wie dieser Rotlichtbandit Charlie Chesterfield, nicht? Könnte mal am elektrischen Stuhl gehen und hinterher schreiben, wie das gewesen wäre. Also, ich meine, das ist ja nun wohl richtig pervers, ne? Und kann man sehen, der Uwe hatte noch gar keinen Literaturpreis gekriegt. Da waren die schon da ganz sauer und waren sie schon neidisch und eifersüchtig auf ihm, ne? Da kann man sehen, was da für ein Ton herrscht. Und, ach nee, da sagt der Junge auch, also, da hat er da ganz schnell den Rücken gekehrt und hat er dann noch ein bisschen überlegt, wo er jetzt seine Intelligenz besser verbrauchen könnte und ist dann schließlich, das wisst ihr ja, seine Entscheidung auf dem Bundesheer gefallen, ne? Und ich glaube, dass er dann nun endlich da ist, wo er auch hingehört. Nicht in eine bespannte Abteilung, sitzt da in der Schreibstube und fühlt sich da jetzt sehr wohl mit seiner Intelligenz, sagt er. Also das wäre zwar nicht ganz so viel nötig, weil ihren Hauptmann, der sagte immer, das Denken könnten sie mal ruhig die Pferde überlassen. Aber trotzdem, also in der Schreibstube gehört er ja da doch zu dieser Führungskräfte, nicht? Und die ungeheure Verantwortung, nicht? Er sagt, wenn man wüsste, was für Geheimnisse da auf seinen Schreibtisch auftauchen, nicht? Sagt er, also da würde man, könnte man schon ruhig gute Nacht sagen und das wäre direkt, naja, er kann natürlich nicht darüber reden, ne? Weil er keine undichte Stelle sein will in der NATO. Und, naja, aber wie gesagt, nicht? Heute Nacht muss der Uwe leider, das kann ich euch auch verkündigen, er hat es mir geschrieben, dass er Stallwache hat, ne? Weil bei einem Spindappell hat das wohl nicht so richtig geklappt mit seiner Zahnbürste. Und dass er jetzt Silvester mit die Zossen feiern muss. Aber wir wollen dieses wertvolle Mitglied unserer Familie denken und trinken wir einen Schluck auf unser aller lieben Neffe Uwe.